Füße. Meine Hand. Oh. Oh. 5 Meter zur Cafeteria. Steh auf. Los. Lauf. Ich kann nicht. Ich spüre meinen Körper nicht. Lüge eines Lebens. Kriminalhörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von Christian von Dittfurt. 1. Teil. Von wo? Von wo wurde geschossen? Überall Polizei. Da! Vom Dach! Scheiße. Der Mann. Kurz, nehmen Sie sich 3 Mann und gehen Sie hoch. Das ist doch der Leiter der Mordkommission. Alles klar. Der Taut. Herr Dr. Stachelmann. Mein Gott, Ihr Gesicht. Herr Doktor? Ein paar Glassplitter in der Wange. Das haben wir gleich. Legen Sie sich auf die Trage. Können Sie reden? Jemand hat auf mich geschossen. Auf Sie? Ja, verdammt. Der Mann muss ins Krankenhaus. Möglicherweise ein Schock. Nein, lassen Sie. Zeigen Sie mir, wo Sie waren, als die Schüsse fielen. Dort. Ein paar Schritte vor der Eingangstür. Da ist das Einschussloch. Wir haben den Ort gefunden, von dem aus geschossen wurde. Ja und? Vom Dach des Hochhauses. Die 4. Hülse haben wir noch nicht gefunden. Ist wohl runtergefallen. Mir ist schwindelig. Knie wie Gummi. Welches Kaliber? Lass nicht über die Kante gucken. 7,62. Da drüben die Männer. Wahrscheinlich eine automatische oder halbautomatische Waffe. Sicher von der Kriminaltechnik. Das zeigen die Abdrücke des Verschlusses auf der Hülse. Auf dem Boden 3 Kreidekreise. Also ein Militärgewehr. Sieht so aus. Darin Patronenhülsen. Morgen wissen wir mehr. Wir vergleichen die Hülsen mit den Mustern beim BKA. Kaum zu glauben, dass er vorbeigeschossen hat. Das denke ich auch gerade. Der wollte sie nicht töten. Er wollte mich nicht töten. Was dann? Ein Soldat? Unsinn. Militärgewehre gibt's doch überall in der Welt. In Kriegen, Bürgerkriegen. Bestimmt haben in Deutschland Tausende von Waffennarren Militärgewehre im Schrank stehen. Fahr ich nach Haus? Oder zu Anna? Wow, wow! Nein! Ta-ta-ta. Das ist doch ein Elefant! Felix, Annes kleiner Sohn. Tetarate! Er ist entstanden, als es zwischen uns mal wieder aus war. Da bekam sie ein Kind von einem Typen, mit dem sie es keine paar Monate aushielt. Wir trafen uns dann wieder und eines Abends nahm sie mich mit zu sich nach Haus. Wie siehst du denn aus? Felix, marsch ins Bett. Nein! Doch! Nein! Warum sollte jemand auf dich schießen? Weiß nicht. Anna, was für eine wunderbare Frau und Kollegin. Womit habe ich sie verdient? Ein Verrückter. Er hat nicht dich gemeint. Ja, vielleicht ein Student, der den Stress nicht mehr ausgehalten hat. Einer, der es nicht geschafft hat. Zieh deine verdreckten Klamotten aus. So einer wie ich. Wie du? Naja, einer, der nicht zur Potte kommt. Wenn ich einrede, das liegt nicht an ihm, sondern an der Universität, die sein Genie verkennt und unterdrückt. Moment, du bist habilitiert, Herr Professor in Spee. Das war zwar eine Würgerei, aber dafür am Ende mit Jauchzen und Frohlocken. Weißt du nicht mehr, wie Bohming gejubelt hat, als der Habilitationsausschuss dich beglückwünschte? Doch, er hat so getan, als hätte er eigentlich die Habil verfasst. Es ist eine großartige Arbeit. Man munkelt von der großartigen Karriere, die Herrn Dr. Stachelmann nun bevorstehe. Aber noch bin ich nicht Professor oder auch nur Privatdozent. Alles hängt an der Berufung. Die wird kommen. Darauf warten noch ein paar hundert Historiker Privatdozenten. Ja, dann bist du ja wirklich nichts Besonderes. Also, warum sollte jemand auf dich schießen? Du hast recht. Ernsthaft verletzt wurde ich auch nicht. Also kann ich jetzt Seminararbeiten lesen. Was? Jetzt noch? Dieses langweilige, dumme Geschreibsel. Lustlose Studenten. Schreiben, was sie glauben, begriffen zu haben. Meistens aus dem Internet zusammengeklautes Zeug. Quellen guckt sich keiner mehr an. Für ein späteres Dasein als Lehrer mag das reichen. Erstmal nach den Mails gucken. Historiker wird von denen sowieso keiner. Was ist das hier? Betreff? Stachelmann muss weg? Öffnen. Siehe de.sc.geschichte Stachelmann Thread. Was soll das denn? Thread? Faden? Der Stachelmann-Faden? Also ich wollte jetzt ins Bett. Wenn du noch weiterarbeiten willst, dann bitte in der Küche. Es sei denn, ich kann dich zu anderen Taten ermutigen. Lies das. Falls du nicht zu große Schmerzen mehr hast, meine ich. Was bedeutet das? Das bezieht sich auf eine Diskussionsgruppe im Usenet, also User Network. Die Gruppe de.sci.geschichte kenne ich, die besuche ich oft. Manchmal diskutiere ich mit, allerdings unter falschem Namen. Es ist ein deutschsprachiges Forum über Geschichte. Aha. Ja, klingt toll, aber die Freude wird einem vergällt, wenn man mitkriegt, wie viele Revisionisten, also Nazis und Halbnazis, da posten. Posten? In die Gruppe schicken. Es gibt natürlich auch die anderen Fraktionen, bis hin zu den Altstalinisten. Und Thread? Thread ist nichts anderes als ein Diskussionsfaden, Beiträge, die sich aufeinander beziehen. Da hat also jemand etwas über dich geschrieben. Stachelmann muss weg. Das klingt eher unfreundlich. Ich bewundere deinen Humor. Und wie erfahre ich, was in der Gruppe über mich steht? Lass mich mal machen. Wir abonnieren die Newsgroup auf deinen Laptop. Toll, wie du das machst. Mhm. Allein könnte ich das gar nicht. Ich weiß. So, also, hier das Fett. Das ist nur ein Beitrag, der stammt von vorgestern. Absender e.t.et. E.T.? Dr. Josef Maria Stachelmann nennt sich Historiker. Er ist aber ein Lügner. Seine Habilitationsschrift soll im Mai beim Schmidt Verlag erscheinen. Darin verleumdet er die Opfer des Faschismus? Vor allem die Häftlinge des KZ Buchenwald? Alle wirklichen Antifaschisten müssen dafür kämpfen, dass Stachelmanns Lügen nie erscheinen. Ein Verrückter, vergiss es. Wieso kennt er meine Habil? E.T. Ja, wie der Außerirdische in dem Kinofilm. Und Sie meinen, der Irre mit dem Gewehr hat erst auf Sie geschossen und hat dann auch diese Mail verfasst. Taut thront hinter seinem Schreibtisch. Sein Bauch hängt über der Tischplatte. Alles andere kommt mir unwahrscheinlich vor. Sind Sie schon dran an dem Kerl? Nein, noch nicht so richtig. Auf jeden Fall hat er mit einem Gewehr Typ G3 geschossen, wie es bei der Bundeswehr verwendet wird. Und woher bekommt man das? Keine Ahnung. Von den Dingern gibt es Millionen. Außerdem werden diese Gewehre in aller Herren Länder exportiert. Wer ist der Verfasser der Mail? Der Absender ist nicht herauszufinden. Es gibt Programme zur Anonymisierung von E-Mails. Toll. Alle drängen sich danach, der Polizei die Arbeit zu erleichtern. Und? Ist Ihnen immer noch nichts und niemand eingefallen? Nein, keine Ahnung. Aber ich habe Angst. Ich frage mich, wie kommt dieser IT an meine Habil? Und? Sie ist noch nicht veröffentlicht. Es gibt ein paar Kopien für die Prüfer. Vielleicht haben es welche von denen noch anderen zu lesen gegeben. Naja, die Leute vom Verlag kennen natürlich das Manuskript. Der Kreis derjenigen, die ihre Arbeit gelesen haben, ist also überschaubar. Ja. Gut, machen Sie mir eine Liste. Und zwar jetzt gleich. Glauben Sie ernsthaft, dass einer der Prüfer oder Herr Schmidt, der Verlagschef, eine Internetkampagne gegen mich anzetteln? Oder sich auf das Dach der Wieso-Fakultät legen und dann mit einem G3 herumballern? Eher nicht. Aber irgendwo müssen wir doch anfangen. Natürlich. Herr Stachelmann, wie geht es Ihnen? Danke, Frau Bauer. Es geht schon. Bohrming-Sekretärin. Wirkt besorgt. Ein junger Mann neben mir. Noch nie gesehen. Fast kahlköpfig. Josef, nimm doch bitte Platz. Über der Stirn eine lange Narbe. Hanno, danke, dass du mir das Buch mitgebracht hast. Und sag Mutter, ich komme heute etwas später. Ja, Papa. Mach ich. Tschüss. Tschüss, junger Mann. Dein Rucksack. Ach so. Ja, danke. Josef, als Frau Breuer sagte, du seist im Institut, wollte ich dich natürlich sofort sprechen. Ich wundere mich, dass du nach dieser furchtbaren Geschichte hier überhaupt auftauchst. Willst du dich nicht krankschreiben lassen? Nein, nein, auf keinen Fall. Mein Gott, eine Schießerei auf dem Campus. Wo sind wir bloß hingekommen? So etwas spricht sich natürlich herum. Wie bist du da eigentlich hineingeraten? Ich war auf dem Weg zur Kantine. Ah. Nimm dir doch ein paar Tage frei. Erhole dich von dem Schrecken. Zu Hause würde mir nur die Decke auf den Kopf fallen. Dein Seminar könnte ein Assistent übernehmen. Frau Breuer, schauen Sie doch mal nach, wer da in Frage käme. Ja, natürlich. Nein, ich werde mein Seminar abhalten. Nun, wenn du darauf bestehst. Ich möchte nur, dass du weißt, dass mir, dass uns allen hier am Institut dein Wohlbefinden am Herzen liegt. Ja, wirklich, Herr Stachelmann. Danke. Vielen Dank. Lass mich mal. Ein Pluszeichen vor dem Eingangsbeitrag im Stachelmann-Thread. Ein Mann namens Günther Weigand hat geantwortet. Hier postet man unter Klarnamen. Denunziationen sind feige, also Klarnamen nennen oder Maul halten. Stimmt, im Usenet ist es verpönt, unter falschem Namen zu posten. Ob IT den Mumm hat, sich vorzustellen? Was will der überhaupt? In keiner Zeile meiner Arbeit tue ich irgendeinem KZ-Opfer etwas an. Oder hast du was anderes gelesen? Woher kennt er die überhaupt? Ja, wer weiß, wer sie alles kopiert und weitergegeben hat. Vielleicht hat da jemand etwas in den falschen Hals bekommen. Wenn IT auf mich geschossen hat, weil ihm meine Habil nicht gefällt, dann muss ich damit rechnen, dass er es wieder versucht. Anne, komm mal bitte. Da ist etwas im Haus gegenüber. Wo der Gemüseladen ist? Ja. Du meinst im dritten Stock? Ja, pass auf. Da ist jemand mit dem Staubsauger zugange, sonst nichts. Sicher? Ja. Es ist normal, dass du jetzt überall diesen Irren vermutest. Versuch zu arbeiten. Vielleicht solltest du eine Therapie machen. Verfolgungswahn ist heilbar. Du glaubst mir nicht. Dann kann ich ja gehen. Tschüss. Ja, und dann einfach das Gespräch abbrechen, wenn es anders läuft als gewünscht. Toll! Ganz, ganz toll! Zeigen, dass ich mit ihr und Felix zusammenleben kann. Unsere Liebe lief doch gut in der letzten Zeit. Ob IT sich hier herumtreibt? Wenn er bereits meine unveröffentlichte Arbeit kennt, dann weiß er auch, dass ich zurzeit meistens bei Anne wohne. Besser, ich bleib jetzt mehr in Lübeck. Na, geht doch auch ohne Annes Hilfe. Ein Leo Müller schreibt, wer ist denn dieser Stachelmann? Um was für einen Text geht es? Oh, was für Schmerzen. Arthritis oder Angst? Jetzt eine Diclofenac. Beitrag von IT. Während den Anfängen. In Stachelmanns Habil werden die im KZ Buchenwald gequälten Antifaschisten verhöhnt. Diese Sudelschrift darf nicht erscheinen. Ich heiße IT. Übrigens, der Philosophenturm an der Hamburger Uni ist echt interessant. Wer es nicht glaubt, sollte ihn sich mal angucken. Wer ist das? Wer weiß, dass ich jetzt hier bin? In Lübeck? Hallo? Wir wissen, dass Sie da sind. Verdammt. Wer ist da? Hier ist die Polizei. Bitte öffnen Sie. Halten Sie Ihren Dienstausweis vor den Spion. Okay, danke. Herr Dr. Stachelmann, ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja ganz nass geschwitzt. Nein, nichts. Schon gut. Worum geht's? Wir haben den Auftrag, hier ein wenig auf Sie aufzupassen. Wundern Sie sich also nicht, wenn ein Dienstfahrzeug vor der Tür steht. Wer hat Sie beauftragt? Die Hamburger Kollegen. Steht ja auch schon in der Bild. Was? Ja, hier. Danke. Schießerei an Hamburger Universität. Wie sicher sind deutsche Universitäten? Warum beruhigt mich die Tatsache, von der Polizei beschützt zu werden, nicht eine Sekunde? Ich hab so viel zu tun. Ich muss mich bewerben, wenn Bohmig nicht doch noch sein Versprechen wahrmacht und mich als seinen Nachfolger einsetzt. Ansonsten bin ich arbeitslos. 5 Uhr. Jetzt kann ich auch aufstehen. Am liebsten wäre es mir, Sie blieben die kommende Zeit zu Hause, Herr Dr. Stachelmann. Blutrotes Graffiti an den Wänden, Stachelmann raus. Nazis raus. Schnurrbart und Stirnsträhne. Dieses riesige Hitlergesicht. Sie sind in Gefahr. Sind Sie sicher, dass diese E.T. der schießwütige Irre ist? Mit dem hier was zu tun hat? Nein. Aber wir können nicht ausschließen, dass jemand Jagd auf Sie macht. Wonach? Oben an der Wand, neben Ihrem Büro. Wir brauchen keine Revisionisten. Was sollen die Schmierereien? Herr Dr. Stachelmann, wir haben ein Problem. Der Verleger. Welches Problem, Herr Schmidt? Er beschüttet mich bei jeder Gelegenheit mit Lob und erinnert mich an die enormen Erwartungen, die sein Verlag mit der Veröffentlichung meiner Habil verbindet. Auf Sie wurde geschossen, hörte ich. Ja. Ich hoffe, Sie sind unverletzt. Ja. Es ist mir unangenehm, Herr Dr. Stachelmann. Was ist Ihnen unangenehm? Nun, es geht um Menschenleben. Gewiss. Gemessen daran müssen andere Dinge zurückstehen. Wenn wir Ihr Buch veröffentlichen, dann sind meine Mitarbeiter in Gefahr. Inwiefern? Ich habe einen Drohbrief bekommen. Ich darf Ihnen das eigentlich nicht verraten. Die Leute, die uns diesen Brief geschickt haben, wollen nicht, dass er bekannt wird. Sonst hätten wir mit furchtbaren Folgen zu rechnen. Wenn das Buch vorbei ist, werden wir Ihre Arbeit natürlich sofort veröffentlichen. Aber Sie haben das Buch doch schon in Ihrer Programmvorschau angekündigt. Schlimm genug. Es wäre furchtbar, wenn das diese Ganoven mitbekämen. Die würden glauben, das Buch erscheint doch noch. Dann kann ich den Verlag dicht machen. Wissen Sie, ich habe ihn von meinem Vater geerbt, der ihn durch die Nazi-Zeit gebracht hat. Herr Schmidt. Ich will nicht der Totengräber des Schmidt-Verlags werden. Ein Kurier wird Ihnen den Auflösungsvertrag bringen. Den unterschreiben Sie dann bitte unverzüglich. Es tut mir wirklich leid. Schon gut. Auf Wiederhören. So ein Feigling. Dazu gehören immer noch 2. Schön, dass du gekommen bist. Finde ich auch. Wenn er mein Buch nicht will, dann kriegt es ein anderer Verlag. Eben. Gibt es neue Diskussionsbeiträge? Hier. Ich weiß ja nicht, was ihr da treibt, aber Mord, auch wenn es nicht geklappt hat, geht zu weit. Ihr müsst euch von diesem Amok-Schützen distanzieren, Peter Müller. Und E.T., distanzieren muss man sich nur von Dingen, mit denen man etwas zu tun hat. Also distanziere ich mich nicht. Es ist aber nicht schlecht, wenn dieser Superhistoriker mal richtig Angst kriegt. Also hat E.T. nicht geschossen? Na, scheint so. Lies das mal. Sag mir einen Namen von einem einzigen Juden, der in Auschwitz vergast wurde. Nur einen Oh mein Gott. Das Internet ist für die Nazis das beste Forum. Sag mal, hast du dir die Teilnehmer deines Seminars mal genauer betrachtet? Wie meinst du das? Herr Josef, vielleicht sitzt einer von dieser Internet-Diskussionsgruppe in deinem Seminar. Da habe ich natürlich immer mal wieder Positionen aus der Habil zitiert. Aber es hat keiner protestiert. Ja, der hätte sich doch verdächtig gemacht. Wenn jemandem meine Meinung nicht passt, dann kann er es doch sagen. Du bist naiv. Du weißt nicht, wie viele Leute Angst davor haben. Und dann veranstalten sie eine Schießerei. Das gibt's doch gar nicht. Na, seid ihr da nicht so sicher? Wenn einer aus meinem Seminar da mitmacht, dann erscheint er heute. Um seinen Triumph zu genießen. Nein, gewonnen hat er noch nicht. Er hat dich im Visier und du kennst ihn nicht. Hol die Kripo, die soll sich jeden Studenten vornehmen. Das kann ich nicht machen. Soll die jeden durchsuchen? Nein, das geht nicht. Du kannst dir solche Feinheiten jetzt nicht leisten, Josef. Aber was bedeutet das denn alles? Die Schüsse und die Schmierereien. Meine Hände. Dieses Zittern. Keine Ahnung. Hoffentlich merkt das keiner. Irgendjemand scheint etwas gegen meine Habil zu haben. Er tut es allerdings auf ungewöhnliche Weise. Sie kennen ja gewiss das Geschichtsdiskussionsforum im Internet. Haben Sie eine Ahnung, wen Ihre Arbeit so provozieren könnte? Nein. Ich weiß nicht, ob dieser E.T., was für ein alberner Name, also ob E.T. auch etwas mit den Schüssen zu tun hat. Ich vermute, ich kann es allerdings nicht beweisen, dass einer von Ihnen etwas mit der Sache zu tun hat. Darüber sollten wir jetzt reden. Das finde ich nicht in Ordnung, dass Sie uns pauschal verdächtigen. Gewiss. Aber es geht um versuchten Mord. Möglicherweise hat der oder die Betreffende den Mut, sich zu bekennen. Mir reicht's. Offensichtlich ist der Mörder nicht hier. Der Typ muss doch gar nicht aus dem Seminar kommen. Es haben doch auch andere Leute ihre Arbeit gelesen. Die Prüfungskommission, der Verlag, Setzer, Korrektoren und wer weiß wer noch. Jemand hat hier auf dem Unigelände auf mich geschossen. Aber nicht getroffen. Das grenzt an Zynismus. Aber diese Studentin hat recht. Ich habe mich total verrannt. Hat mich unentwegt angestarrt. Wenn sich jemand im Seminar verdächtig gemacht hat, dann so. Wo ist die? Wo ist die Anmeldeliste fürs Seminar? Brigitte Stern. Ahornallee 16. Eimsbüttel. Total bescheuert, eine Studentin zu verfolgen. Da. Sie kommt aus dem Haus. Hoffentlich sieht sie mich nicht. Meine Bewacher habe ich abgewimmelt, immerhin. Lockstädter Weg. Wohin will sie? Ernst Thälmann-Platz. Tappenbiegstraße 66. Die Thälmann-Gedenkstätte. Hier hat der ehemalige KPD-Vorsitzende bis 33 gewohnt. Sie geht hinein. E.T. Ernst Thälmann. Nicht der Alien, sondern Ernst Thälmann, den die Nazis im Buchenwald erschossen haben. Seine Mörder sind straflos davongekommen. Die bundesdeutsche Justiz wollte sie nicht verurteilen. Einer der Mörder wurde Lehrer in Nordrhein-Westfalen. Das wollen die drei Typen dort. Glatzen, schwarze Schnürstiefel. Einer hat auf dem Rücken in Schwarz ein Kreuz in einem Kreis gemalt. Fehlen nur vier kurze Striche zum Hakenkreuz. Drei Nazis stehen vor der Thälmann-Gedenkstätte. Die haben etwas vor. Woher wissen Sie, dass es Nazis sind? Sprengerstiefel, Glatzen, kaum getarntes Hakenkreuz auf dem Parkerrücken. Und was haben Sie getan? Die haben etwas vor, das spüre ich. Sie spüren das. Kommen Sie schnell. Brigitte kommt aus dem Haus. Da kommt die Schlampe. Los! So, Alte, jetzt bist du dran. Hört auf, Polizei! Los, weg hier! Die laufen vor einem Rheumatiker davon. Die Nazis sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Komm, ich bring dich nach Hause. Ja. Haben Sie angerufen? Ja. Brauchen Sie einen Arzt? Nein. Komm, wir gehen. Wollen Sie keine Anzeige erstatten? Nein. Warum sind Sie den Typen nicht hinterhergefahren? Das ist mein Zimmer. Nicht viel Platz. Ein Bett. Eine Decke mit mexikanischen Motiven. Du glaubst, ich habe etwas mit den Schüssen zu tun? Bist du mir deshalb gefolgt? Plakate an der Wand. Porträts von Thälmann und Dimitrov. Und? Haben Sie etwas damit zu tun? Nein. Wir hatten uns geduzt. Gut. Dabei hätte ich mehr Grund, dich nicht zu duzen. Jedenfalls bis vorhin. Warum? Weil du Antifaschisten verleumdest. Verleumdet ich? Ja. Thälmann, du hast ihn denunziert im Seminar und in deiner Habilwur auch. Das ist doch lächerlich. Warum wolltest du die Schläger nicht anzeigen? Die Bullen bewundern doch diese Schläger insgeheim. Endlich mal jemand, der mit uns aufräumt. Mit uns? Na, Linke, Antifaschisten, wenn dir das was sagt. Aha. Über Thälmann habe ich nicht viel geschrieben. Auch nicht viel Neues. Von 24 bis 33 KPD-Vorsitzender mit einer kurzen Unterbrechung. Stalins bester Freund bei den deutschen Kommunisten. Fachsprachlich nennt man das Bolschewisierung der KPD. Auf Deutsch Unterwerfung der KPD unter Moskau. Einverstanden? Nein. Thälmann hat gegen die Faschisten gekämpft. Er hat auch unter der Folter geschwiegen. Und die Nazis haben ihn ermordet, weil er ihr gefährlichster Gegner war. Der saß im Zuchthaus. Da war er nicht gefährlich. Ach was. Das ist eine Frage des Klassenstandpunktes. Komm mir jetzt bloß nicht mit diesen ideologischen Phrasen. Was ist mit den Schmierereien gegen mich? Dieser komische Thread im Geschichtsforum. Keine Ahnung. Hast du meine Habi gelesen? Und wenn? Nach dem, was du da gerade losgelassen hast, wächst meine Sympathie für die Leute, die etwas gegen diese Arbeit haben. Für mich hängt davon sehr viel ab. Nicht nur für dich. Außerdem, es gibt Wichtigeres. Zum Beispiel? Kapierst du gar nichts? Überall quillt die braune Scheiße aus dem Keller und du denkst an deine Habil. Was glaubst du, was passiert, wenn die gedruckt vorliegt? Na was? Hartz IV. Es gibt genug arbeitslose Profs. An deiner Stelle würde ich mir etwas anderes suchen. Weil es Nazis gibt, soll ich die Habilitation und meine Laufbahn abschreiben? Du verstehst nichts! Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Danke, dass du mir geholfen hast. Ich glaube, die hätten mich sonst ganz schön verdroschen. Lenk nicht ab. Warum hat man auf mich geschossen? Was weißt du? Nichts. Das hat gar nichts mit unserer Aktion zu tun. Wir wollten nur zeigen, dass es dem Faschismus nützt, wenn Antifaschisten verleumdet werden. Das ist alles. Du musst nur mal im Internet auf die Seiten dieser sogenannten Revisionisten gucken. Du lieferst die Munition, wenn du denen auch nur ein Tausendstel Recht gibst. So ein Quatsch. Wenn man die Wahrheit nicht sagen darf, weil Nazis davon profitieren könnten, dann hilft man denen noch viel mehr. Von wegen Wahrheit! Du leugnest ja nicht nur, dass Thälmann und andere Kommunisten Antifaschisten waren, du verfälschst auch etliche Tatsachen. Zum Beispiel? Dass die Gefangenen vom Buchenwald sich selbst befreit haben. Diese Revisionisten sagen, in dem Lager habe es ein Krankenrevier, eine Theatergruppe und sogar ein Bordell gegeben. Und die Kommunisten hätten dort fröhliche Parteitage abgehalten. So schlimm könne es ja gar nicht gewesen sein. Und wenn du leugnest, dass sich die Genossen aus eigener Kraft befreit haben, dann behauptest du ja, sie hätten sich fast gern im Lager einsperren lassen. Du bist ja verrückt. Ich kenne jedes Buch, jede Quelle über Buchenwald. Es gab das Bordell. Und es gab keine Selbstbefreiung. Und doch war Buchenwald ein Nazi-KZ mit allem, was dazugehört. Mord und Totschlag, tödliche Ausbeutung, willkürliche Misshandlungen, das Totspritzen und so weiter und so fort. Man muss die Wahrheit schreiben. Selbst wenn man fürchten muss, dass Nazis oder andere Leute es für ihre Zwecke ausnutzen. So, du kennst die Wahrheit. Ich bin beeindruckt. Dieser in der DDR gefeierte Sturm aufs Tor im April 45 erfolgte erst, als die SS vor den Amis abgehauen war. Danach hat man ein paar SS-Männer, die sich in die Hosen schissen, im Wald eingesammelt. Das waren die Gefangenen, die nach der angeblichen Selbstbefreiung den Amerikanern ausgeliefert wurden. Du musst wohl alles in den Dreck ziehen, was? Wie kommst du überhaupt in diese Ecke? Wohnst du nicht in Lübeck? Ich wollte dich kennenlernen. Gucken, was du so treibst. Du bist mir also gefolgt. Hey, ich hab mal einen Tee gemacht. Huch! Der Herr Stachelmann. Ja, das ist Georgie, mein Mitbewohner. Er studiert auch Geschichte. Jedenfalls manchmal. Ein junger Typ, unrasiert. Sweatshirt mit Kapuze, enge Hose. Haben die beiden was miteinander? Ich habe mal ein Pro-Seminar bei ihnen besucht. War ganz okay. Ging um Arisierung oder so. Ey. Was vermutet mein aufgewühltes Herz? Habt ihr etwa... Quatsch! Bist du nicht mit Bartputzen dran? Ist ja schon gut. Schon verstanden. Schönen Tag noch. Wenn ein anderer Mann kommt, muss er sich immer so aufspielen. Dabei ist er stockschwul. Verstehe. Ich geh da mal. Du, was du über Thälmann gesagt hast, finde ich scheiße. Was glaubst du, wie viele Dozenten und Professoren Unsinn verbreitet haben und noch verbreiten? Fast die ganze Garde der alten Historiker hat den Nazis gedient. Als Dozenten. Vergessen. Sie hat recht. Trotzdem, sie hat etwas mit dem Wahnsinn zu tun. Warum konnte ich sie nicht festnageln? Wie sie mich immer angeschaut hat mit ihren braunen Augen. Verdammt. Warum helfen die Diclofenac nicht? E.T. hat wieder gepostet. Er glaubt wirklich an die Buchenwald-Legenden, die die SED geschaffen hat, um ihre Herrschaft historisch und moralisch zu rechtfertigen. Herr Stachelmann, es ist so schrecklich. Nur 13 Leute im Seminar. Was? Brigitte. Dunkelblauer Pullover. Na alles. Sieht gut aus. Vielleicht haben Sie die Zitate in der Internetkampagne verfolgt, die gegen mich läuft. Allerdings dürfen die nicht neu sein. Wir haben ja immer mal wieder darüber diskutiert. Aber die Kritik an den Zitaten haben Sie schon auch mitgekriegt. Was ist Ihre Meinung? Wollen Sie uns schon wieder verhören? Verstehen Sie nicht, dass ich herausbekommen muss, wer hinter der Kampagne steckt und wer auf mich geschossen hat? Immerhin haben Sie überlebt. Was würden Sie tun, wenn jemand auf Sie geschossen hätte? Das überlege ich mir, wenn es soweit ist. Auf Wiedersehen. Wie fühlt es sich an, wenn einen eine Kugel in die Brust trifft? Ich darf nicht am Fenster stehen. Dann schieß doch. Los. Ja? Mach. Wenig eleganter Abgang. Ja? So kriegen wir das nie heraus, wer dir das eingebrockt hat. Was meinst du? Den Mordanschlag? Die Internetkampagne oder beides? Den Mordanschlag. Die Kampagne ist was anderes, jedenfalls ist sie nicht gefährlich. Wir kriegen gar nichts heraus. Jedenfalls nicht, solange du mir verschweigst, was du weißt. Ich. Also. Na, was? Was diese Kampagne betrifft, da sind vielleicht ein paar Leuten die Gäule durchgegangen. Was? Und die Schüsse? Davon weiß ich nichts. Das war es, was ich dir sagen wollte. Was soll ich damit anfangen? Stachelmann. Hasso, was gibt's? Ja. Und wann soll das sein? Dann wird sich hoffentlich einiges klären. Gut. Danke für den Anruf. Das war Bohming. Das Innenministerium hat sich bei ihm gemeldet. Die wollen mich sprechen. Verfassungsschutz. Aha. Bohming hat gesagt, sie hätten auch nach einer Brigitte Stern gefragt. So? Wieso kennen die dich? Weil ich für die eine Linksradikale bin, die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpft. Warum haben die dich auf dem Kieker? Die haben uns auf dem Kicker. Wir sind eine Gruppe, die gegen die Nazis kämpft. Habt ihr Verbündete, Netzwerke? Ja. Wir arbeiten mit anderen Antifas zusammen. Sie werden mich vorladen. Die brauchen mich als Zeugen. Du gehst da nicht hin. Brigitte, sollen wir so weitermachen? Ich weiß nicht, wie ich weiterkommen soll. Kannst du mir nicht helfen? Gut. Ich werde mit meinen Freunden reden. Komm morgen Abend zu mir, so gegen 8. Und kein Wort zu den Bullen. Das sind die Schlimmsten. Demokrat spielen, aber nach rechts weit offen. So richtig liberal. Antifaschisten wie Thälmann diffamieren, um den Antifaschismus insgesamt in die Pfanne zu hauen. Morgen Abend ist das alles vorbei. Nicht die feine Art, mich zu versetzen. Hat sie Angst vor der eigenen Courage bekommen? Brigitte! Merkst du das nicht? Da ist keiner! Sie kann doch nicht glauben, dass ich jetzt locker lasse. Hau ab! Ihr ist etwas passiert. Sie ist tot. Sie liegt im Bad in einer Blutlache. Ich ruf die Bullen! Schnauze! Niemand da. Das heißt, hier ist nichts passiert. Es kommt jemand die Treppe herauf. Georgie. Was machen Sie denn hier? Haben Sie nicht alle? Ich habe die Tür eingebrochen, weil niemand geöffnet hat. Ich habe gedacht, Sie läge als Leiche drin? Bist du krank? Und wer bezahlt uns das alles? Ich bringe das in Ordnung. Sag mal, gehörst du auch zu dieser Antifa-Gruppe? Gruppe? Nee. Es ist eigentlich nicht ihre Art, einfach so abzuhauen. Sie hat mir nicht einmal einen Zettel hinterlassen, komisch. Guck doch mal, ob sie eine Mail bekommen hat. Irgendeine dringende Verabredung. Was geht dich das an? Ich habe so ein verdammt blödes Gefühl. Ja. Okay. Hat sie einen Freund? Mit der hält es doch keiner lange aus. Wieso? Hübsch verpacktes Ekelpaket. Hast du schon mal mit ihr diskutiert? Ja. Und dann weiß sie ja Bescheid. Du übertreibst. Also, keine wichtigen Mails. Nur Quatsch. Na, komisch. Vergessen hat sie eure Verabredung nicht. Hat mir auch davon erzählt, dass es wichtig sei. Sie war ziemlich aufgeregt. Ich schaue mir mal das Telefon an. Die letzte Nummer, die gewählt wurde, ist ein Anschluss aus der Stadt. Hier, kennst du die? Nee. Ja? Mit wem spreche ich bitte? Mit wem spreche ich? Stachelmann. Ich bin in der Wohnung von Brigitte Stern. Und was machen Sie da? Ich bin mit ihr verabredet. Na schön für Sie. Sie ist verschwunden. Sie ist verschwunden? Ja. War sie bei Ihnen? Heute nicht. Darf ich Sie besuchen? Warum? Wir machen uns Sorgen um Brigitte. Wir wissen nicht, wo sie ist. Wer ist wir? Georgie, ihr Mitbewohner. Und ich. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber sie hat mit Ihnen telefoniert. Es war ihr letztes Gespräch, jedenfalls im Festnetz. Okay, dann kommen Sie morgen Nachmittag zu mir, so gegen 4. Aber kommen Sie allein, ich bin ein kranker Mann, und mit mehr als einem zu reden, das ist mir zu viel. Wieso hat ein kranker Mann so eine kräftige Stimme? Manfred Kraft wohnt in Stalzhof. Sogenanntes Problemgebiet. Betonsilos ohne Ende. Kommen Sie rein. Kraft sitzt in einem Rollstuhl. Massiger Oberkörper. Halbglätze. Gitte ist immer noch nicht aufgetaucht. Woher kennen Sie Brigitte? Sie wollte in die Partei eintreten. Wir haben diskutiert. Ich habe noch nie einen so wissbegierigen Menschen kennengelernt und ich kenne viele junge Menschen, oder besser, ich kannte früher viele. Ich war für die Jugendarbeit in der Partei zuständig. Damals, vor dem Zusammenbruch des Sozialismus, war die Partei in Hamburg sehr stark gewesen. Aber dann kam der Verräter Gorbatschow. Hat alles zerstört. Und was wollte Brigitte von Ihnen? Sie wollte etwas über den Sozialismus erfahren. Welchen? Den realen, den wirklichen. Einen anderen gibt's da nur in den Hirnen von Spinnern. Soweit ich das beurteilen kann, ging es ihr in erster Linie um den Narzissmus. Und um den Antifaschismus. Wir haben viel über die DDR gesprochen. Ich war ja oft drüben in den 60er und 70er Jahren. Da war natürlich nicht alles Gold, aber antifaschistisch waren sie doch. Als in Westdeutschland die alten Nazis wieder ans Ruder kamen, ich sage nur Globke und Oberländer, da wurde in der DDR reiner Tisch gemacht. Herr Kraft. Sie sind anderer Meinung, ich weiß. Brigitte hat's mir erzählt. Sie mag sie, warum auch immer. Sie würden zwar Schwachsinnsthesen vertreten, aber die Studenten würden immerhin lernen, sie widersprechen. Überlegen Sie doch mal, ob sie etwas gesagt hat, woraus sich ein Hinweis ergeben könnte. Sie hat mal was von einer Gruppe erzählt. Junge Leute, die gegen die Nazis arbeiten. Und wo trifft man die? Keine Ahnung. Sagen Sie, da gibt es eine Kampagne gegen meine Habilitationsschrift im Internet. Ich weiß. Wissen Sie, wer dahinter steckt? Sie trauen mir das zu? Keine Ahnung. Man kann doch jedem alles zutrauen. Junger Mann, ich habe da noch nicht mal einen Computer. Das heißt nichts. Wenn ich das richtig verstanden habe, denunzieren Sie in Ihrer Arbeit die Antifaschisten in Buchenwald. Nein, ich erlaube mir nur, mit Legenden aufzuräumen. Das ist die Aufgabe eines Wissenschaftlers. Erst Zweifel sehen und am Ende bleibt nichts. An diesem Nihilismus ist der Sozialismus zugrunde gegangen. Rufen Sie mich an, wenn Ihnen zu Brigittes Verschwinden noch etwas einfällt. Reicht man dem Klassenfeind den kleinen Finger, nimmt er die ganze Hand. Mein Vater ist im KZ ermordet worden. Ist Kraft der Todesschütze? Er ist kräftig, fanatisch, ein Altstalinist. Aber wie kommt ein Rollstuhlfahrer auf das Dach des Uni-Gebäudes? Was findet Brigitte an Kraft? Dieser Georgie muss etwas über Brigittes Gruppe wissen. Irgendwie war dieser Kraft so ein Guru für sie. Jedenfalls bis vor kurzem. Bis vor kurzem? Na, der scheint in ihrer Gunst gefallen zu sein. Güter hat ein Seminar besucht und ihn damit ein paar Thesen von dir überrascht. Er hat wohl nur Gelaber abgelassen. Worum ging es? Weiß ich nicht. Sie begann an ihm zu zweifeln. Und so wie sie gestrickt ist, hat sie ihm das bestimmt auch gleich gesagt. Er ist wohl ziemlich wütend geworden. Welche These mag das gewesen sein? Keine Ahnung. Aber irgendwie habe ich ein ganz blödes Gefühl. Ich auch. Polizei? Vermisstenanzeige? Ja. Die machen erst etwas, wenn wir denen die Leiche bringen. Was ist mit dieser Antifa-Gruppe? Wer ist da mit dabei? Ich gehe noch mal ihr Adressverzeichnis durch. Oh, wenn sie erfährt, dass ich an ihrem PC war, bringt sie mich um. Hinter einigen Namen steht ein G. G wie Gruppe. Georgie und ich wechseln uns beim Telefonieren ab. Niemand weiß etwas. Niemand hat etwas von Brigitte gehört. Merkwürdig und verbindlich. Dann endlich ein Halil Öztürk. Er ist bereit, sich mit mir und Georgie zu treffen. Im Anker, einer Kneipe auf St. Pauli. Ist der das? Halil, ein großer, schlanker Mann mit langen Koteletten und vielen silbernen Ringen an den Fingern, zeigt auf mich. Wer? Der Prof, mit dem Gitte tierisch Stress gehabt hat. Der Typ, der das abartige Buch veröffentlichen will. Der behauptet, die Faschisten hätten Recht gehabt. Wir wären Recht gehabt. Wahrscheinlich selber so ein Verkackter. Reden Sie nicht so einen Unsinn. Sehr gut, Mann. Reg dich ab. Hört auf jetzt. Brigitte ist weg. Gitte hat uns doch in der Gruppe selbst gesagt, dass er so einen Faschoscheiß schreibt. Du warst doch dabei. So hat sie es nicht gesagt. Moment mal. Du gehörst doch zu dieser Antifa-Gruppe. Nein. Was? Ich gehöre nicht zur Gruppe. Aber wenn die Leute sich bei Brigitte trafen, war ich manchmal dabei. Wieso manchmal? Scheiße. Mann, ich mache mir echt Sorgen. Sie kennt also mein Manuskript? Ja. Und wer noch? Vielleicht erzählst du einfach mal, was du weißt. Und zwar ein bisschen plötzlich. Sie hatte auf ihrem Schreibtisch einen dicken Stapel Papier liegen. Ich habe sie gefragt, was das ist. Die Habil von diesem Stachelmann, hat sie gesagt. Frankie wird die morgen kopieren. Wann war das? Vor ungefähr 2 Wochen. Und wer ist Frankie? Frank Polster. Gehört zur Gruppe. Und Sie haben auch eine Kopie? Ja. Und, haben Sie die schon gelesen? Keine Zeit, Mann. Und wer weiß, woher Brigitte mein Manuskript hatte? Frankie? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Haben Leute außerhalb der Gruppe das Manuskript bekommen? Keine Ahnung. Ich nehme schon an, sie hat das großzügig verteilt. So ist sie nun mal. Und wer ist E.T.? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht über E.T. gesprochen hat. Kein Wort. Leute, es geht um versuchten Mord. Und vor allem geht es um Brigitte. Aber das scheint euch ja egal zu sein. Red doch keinen Scheiß. Wo könnte sie sein? Vielleicht weiß Frankie was. Ich rufe ihn an. Frankie, Halil hier. Wir suchen Gitte. Was? Du weißt, wo sie ist? Okay. Dieser Georgie hat mich reingelegt. Was weiß er noch? Es wird hier gespielt. Er besteht darauf, mit zu Frankie zu kommen. Verdammt, mir tun die Gelenke weh. Die Fahrt nach Eppendorf kommt mir unendlich vor. Sie hat Freitagnachmittag so gegen 5 Uhr hier angerufen und gesagt, sie sei in Gefahr. Es würde irgendwas Schlimmes passieren. Frankie, kleiner dicker Typ mit blond gefärbten Haaren. Auf dem Tisch eine halbvolle Flasche mit Schnaps. Und dann? Das Gespräch brach dann ab. Wie klang ihre Stimme? Sie hat schnell geatmet. Hatte sie Angst? Ja. War jemand hinter ihr her? Wahrscheinlich. Und warum haben Sie nichts unternommen? Polizei? Ja. Du kennst sie nicht. Sie war irgendwie überspannt. Wahrscheinlich hatte sie mal wieder einen alten Sack angemacht, weil sie ihn für einen Nazi hielt. Woher hatte sie das Manuskript meiner Arbeit? Keine Ahnung. Kennen Sie meine Habil? Nein. So, jetzt hör mal zu, du kleines Arschloch. Du sagst mir sofort, woher sie das Manuskript hatte und wer E.T. ist. Andernfalls schicke ich dir die Polizei auf den Hals. Unterlassene Hilfeleistung oder Beihilfe zum Mord. Es lag im Kopierraum. In der Uni. Und, was ist daran so geheimnisvoll? Eigentlich nichts. Und wer hat auf mich geschossen? Brigitte hat es gewusst, aber nichts gesagt. Was? Sie wollte es dir sagen. Jedenfalls hat sie sowas angedeutet. Was hat sie angedeutet? Es geht nicht so weiter, hat sie gesagt. Vor allem hielt sie dich nicht mehr für einen, naja, Fascho. Sie hat das Manuskript gelesen und danach war sie ziemlich nachdenklich. Und ihr wollt Brigitte in der Scheiße sitzen lassen? Woher willst du wissen, dass sie drinsteckt? Ich muss Brigitte finden. Endlich die Angst loswerden. Zu spät, um nach Lübeck zu fahren. Ich gehe zu Anne. Dass sie es so lange mit mir aushält. Hallo, Taxi! Und? Neue Erkenntnisse? Die Polizei steht im Regen. Todd sagt, der Polizeipsychologe sei der Meinung, der Schütze habe erreicht, was er wollte. Kühne These. Vielleicht sagt er das nur, weil sie keine Spur haben. Josef, halt dich da raus. Dies ist die Mailbox von... Brigitte ist einfach nicht zu erreichen. Nichts. Wenn man bedenkt, dass sie zu den Leuten gehört, die ohne Handy nicht leben können. Dieser Georgie soll eine Vermisstenanzeige aufgeben. Frankie hat gesagt, Brigitte habe meine Arbeit im Kopierraum gefunden. Ja, und? Ich muss mit Booming reden. Hallo, wie wär's mit einem Frühstücksei? Und da fragst du mich? Booming behauptet doch immer, ein so fürsorglicher Chef zu sein. Woher soll ich wissen, wie es zu dieser Kampagne und den Schmierereien kommen konnte? Ich verstehe die Dinge nur, wenn ich sie in ihrer Chronologie betrachte. Anders gesagt, es gibt ja eine Ereigniskette. Ich suche das erste Glied. Und das bist du. Weil du der Erste bist, dem ich das Manuskript gegeben habe. Mein Lieber, nur der Genauigkeit halber, zu der wir Historiker ja nicht zuletzt verpflichtet sind, das erste Glied bist du. Ja, gut. Bist du sicher, dass niemand an deinen PC konnte? Ich habe ein Schutzprogramm. Und der Server der Uni wird nicht von Laien gewartet. Gut, aber es könnte doch etwas durchrutschen. Der Mensch ist fehlbar. Möglich ist fast immer alles. Warum wirst du eigentlich immer in solche Geschichten verwickelt? Du ziehst, entschuldige, das alles irgendwie an. Du suchst die Gefahr. Was soll der Unsinn? Ich möchte meine Arbeit machen, nichts weiter. Also, nachdem ich das Manuskript ausgedruckt habe, habe ich dir eine Kopie gegeben. Und du hast mir versichert, dass du Frau Breuer beauftragst, weitere Kopien zu machen. Vor allem für die Gutachter. Josef! Ich muss dem Weg dieser Exemplare folgen. Wenn ich den finden will, der die Kampagne angezettelt hat. Wenn ich den finde, weiß ich vielleicht auch, wer geschossen hat. Ein wenn zu viel, fürchte ich. Nun gut. Frau Breuer, ob ich Sie bitten darf, einen Augenblick zu mir zu kommen? Renate Breuer, als Sekretärin des Seminars, ist sie doch einfach zuverlässig. Ihnen, nur Ihnen, Herr Booming, habe ich die Kopien gegeben. Und Sie sind sicher, dass niemand sonst an das Manuskript oder an die Kopien kommen konnte? Ziemlich. Ziemlich? Ich musste mal auf die Toilette. Und da habe ich den Kopierraum verlassen. Und ihn nicht abgeschlossen? Der wird doch nur abends abgeschlossen. Und wer kommt schon auf die Idee, jemand könnte Kopien klauen von einer Arbeit, von der er gar nichts weiß? Sie hatten die Kopien schon fertig, als Sie zur Toilette mussten? Ja, aber noch nicht sortiert. Das tut doch der Apparat. Dass jemand die Kopie einer wissenschaftlichen Arbeit stiehlt und nicht den Kopierer, ist eher ungewöhnlich. Vielleicht doch ein gutes Zeichen. Hatte Brigitte die paar Minuten genutzt, als die Breuer den Kopierraum verließ? Für Booming ist jetzt alles klar und damit erledigt. Er kennt nur seine eigenen Interessen. Ein Egoist. Was ist mit dem Schmidt-Verlag? Der Verlag hat das Manuskript weiterreichen müssen. Ein Lektorat, Setzerei, Druckerei. Natürlich habe ich Zeit für Sie, Herr Dr. Stachelmann. Sie haben gewiss noch Fragen zum Auflösungsvertrag. Nein, der Vertrag liegt in meinem Büro oder bei mir zu Hause. Darum geht es mir nicht. Herr Dr. Was mich jetzt interessiert, ist die Frage, wer alles meinen Text gelesen hat. Oder wenigstens die Möglichkeit dazu hatte. Ich verstehe den Sinn Ihrer Frage nicht. Herr Schmidt, ich muss es wissen. Nun, die Setzerei hat das Manuskript ins Satzformat konvertiert und belichtet. Die Leute, die daran beteiligt waren, kennen das Manuskript mehr oder weniger. Dann Frau Völkel, sie leitet unser Lektorat. Welche Setzerei ist das? Monserrati in Bergamo. Und in Ihrem Verlag, wie viele Mitarbeiter kennen mein Manuskript? Frau Völkel natürlich und wahrscheinlich Ihr Assistent. Ich, versteht sich, Wenn auch in Auszügen. Die Zeit, die Zeit. Wie heißt dieser Assistent? Ich würde gern mit ihm sprechen. Ob Sie den Herrn Hoch zu mir schicken könnten? Ihr Manuskript ist großartig. Hoch. Ein schmächtiger junger Mann. Wirklich. Schade, dass wir es derzeit nicht herausbringen können. Graue Strähnen im Haar. Herr Hoch, die Frage war, wer hat außer Ihnen noch das Manuskript von Herrn Dr. Stachelmann gelesen? Ja, also ich habe es dem Professor Weidenmeier gegeben. Dem haben Sie es gegeben? Diesem Narzissmusverharmloser und Kommunistenfresser? Und mir nichts davon gesagt? Herr Hoch, wie konnten Sie nur... Ja, Professor Weidenmeier ist Ordinarius für neue Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Das ist mir bekannt. Ich dachte also, wenn der Professor Weidenmeier ein kleines Gutachten macht, dann sichern wir uns ab gegen Kritik. Bei solch einem Thema kann man sich leicht, also den guten Ruf des Verlages gefährden, nicht? Wie kommen Sie dazu, mein Manuskript ohne mein Wissen einem anderen Historiker vorzulegen? Wir haben zwei Bücher von Professor Weidenmeier verlegt. Ein ausgezeichneter Historiker. Ich bitte Sie um Verständnis, Herr Dr. Stachelmann. Mir hat niemand mitgeteilt, dass Ihr Manuskript nach Berlin geschickt wurde. Aber, wie gesagt, es ist in unserem Haus durchaus üblich, Gutachten einzuholen. Herr Hoch, ein bisschen mehr Feingefühl hätten Sie schon walten lassen können. Und dieser Weidenmeier hat ein Gutachten verfasst? Nicht schriftlich. Er hat mich angerufen und darum gebeten, mir seinen Eindruck mündlich mitteilen zu können. Was hat er gesagt? Naja, dass er es leid sei, wenn Kollegen immer wieder die alten Geschichten aufwärmten. Er hält das für eine billige Mode. Billige Mode? Ja. Aber das Manuskript sei im Allgemeinen recht ordentlich und der Verlag brauche sich keine Sorgen zu machen. Lieber im Eigenverlag als bei Schmidt. Der Tag wird kommen. Aufhören. Schluss mit der Sucherei. Ich komme nicht weiter. Wahrscheinlich war es ein Irrer, der gar keinen Plan hatte. Ein Amokläufer. Ich bin kein Detektiv, ich bin Historiker. Heute Nachmittag habe ich mein Seminar. Eine Schiffsreise. Mit Anne. Irgendwann. Brigitte! Lüge eines Lebens. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Christian von Ditfurth. Erster Teil. Es sprachen Stachelmann, Michael Evers, Anne, Michaela Steiger, Brigitte, Katrin Welesch, Boming, Friedhelm Ptock. Sowie Tonio Arango, Jonathan Becker, Wolfgang Kondrus, Stefan Feddersen-Klausen, Christian Gaul, Fritz Hammer, Wilfried Hochholdinger, Alexander Kuhn, Jana Klingel, Janusz Korczaj, Matti Krause, Eva Krüll, Horst Mendroch, Özgür Özata, Robert Prinzler, Max von Pufendorf, Matthias Ransberger, Rainer Schöne, Ulf Schmidt, Michael Schumacher, Serkan Zahan, Katja Sieder, Sabine Tambrea, Michael Wächter, Philipp Wegler. Musik Michael Rodach, Ton Thomas Monajan, Technik Hermann Leppich, Regieassistenz Roman Neumann. Bearbeitung und Regie Andrea Ghetto. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.